Lektion 9 Übung M Da ist niemand. Wieso niemand? Die sind schon alle weg. Nicht alle. Sie zum Beispiel sind noch da. Ja, aber sonst ist niemand da. Wieso sonst niemand? Ich bin allein. Also nur ich bin da. Sonst niemand. Ich bin auch noch da. Oder bin ich ein Niemand, ein sonst Niemand? Wer sind Sie? Wollen Sie wissen, wie ich heiße? Oder wollen Sie wissen, wer ich bin? Egal. Na ja, so egal ist das nicht. Wie heißen Sie? Darf ich mich vorstellen? Ich heiße Späth, Konrad Späth. Wer sind Sie? Das weiß ich nicht. Wissen Sie, wer Sie sind? Niemand weiß, wer er ist. Ich weiß nur, was ich bin. Also gut, was sind Sie? Ich bin das Gleiche wie Sie. Das Gleiche wie ich? Und was ist das? Niemand. Ich bin niemand. Sie sind auch niemand. Sie haben es eben gesagt. Sie haben gesagt, hier ist niemand. Ach was, ich bin jemand und Sie sind jemand. Aber sonst ist niemand mehr da. Die sind alle schon weg. Es ist 7 Uhr. 5 vor 7. Um 6 Uhr gehen die alle, spätestens. Nur Herr Langbleib bleibt immer bis 7:30. Also ist er jetzt auch weg. Dann ist Herr Langbleib seit 6:30 auch so ein Niemand, wie wir beide. Kann ich Ihnen helfen? Ist sehr nett von Ihnen. Aber ich vermute, Herr Weiland ist seit 6 Uhr weg. Seit 4 Uhr. Also gut, Herr Weiland ist seit 4 Uhr ein Niemand. Ist das so richtig? Ich weiß nicht. Um 4 Uhr ist er mit jemand weggegangen. Mit jemand? Mit Herrn oder Frau jemand? Mit Herrn jemand oder mit Frau jemand? Mit Herrn je... Es war ein Herr. Herr Weiland ist um 4 Uhr mit einem Herrn weggegangen. Also mit Herrn jemand? Nein, ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist ja das Problem. Herr Weiland spricht ja mit niemand. Und niemand kennt diesen jemand.